Kundgabe 4976. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.09.1950. Kraft der Liebe. Kraft des Glaubens. Die Kraft aus mir befähigt auch zu außergewöhnlichem Wirken. Doch ihr müsset selbst Sorge tragen, dass sie euch zuströme. Ihr müsset sie anfordern in gläubigem Vertrauen, dass ich eure Bitte um Kraftzuwendung erfülle. Oder ihr müsset sie euch selbst erwerben durch Wirken in Liebe. Denn dann wirket ihr mit mir, indem ihr euch mit mir verbindet, durch jedes Werk der Liebe und meine Kraft nun nützen könnet unbeschränkt. Doch euch fehlt der Glaube daran, dass ihr mächtig seid, so ihr ein Liebeleben führet. Und so nützet ihr die Kraft nicht, die euch aber zur Verfügung steht. Und auch meine Worte genügen nicht, den Glauben daran in euch lebendig werden zu lassen, wenngleich ihr nur eine Probe zu machen brauchtet, um euch von der Kraft aus mir in euch zu überzeugen. Im Verein mit mir könnet ihr alles zu Wege bringen. Doch ich kann euch zu diesem Glauben nicht zwingen. Ich kann euch nur durch mein Wort davon unterrichten. Ich kann euch raten, den Glauben in euch aufleben zu lassen und immer wieder zu versuchen, euch meine Gegenwart vorzustellen, die in euch das Vertrauen zu mir erweckt, so dass ihr mit mir zu Rate gehet, wenn ihr meine Kraft benötigt, dass ihr mich bittet, euch zu helfen und jede Glaubensschwäche verlieret. Ich will, dass ihr stark seid im Glauben, wenn die große Not über euch hereinbricht, die ihr dann jederzeit zu bannen vermögt durch die Kraft des Glaubens. Glaubet es, dass ihr meine Liebe besitzet, dass ich als euer Vater euch nichts versage, was ihr benötigt. Glaubet es, dass der Vater seine Kinder nicht vergeblich hoffen lässet auf seine Hilfe. Glaubet es, dass ihr, als von mir hervorgegangen, mein Anteil seid, also auch die gleiche Kraft in euch bergen könnet, die alles vermag, weil sie göttliche Kraft ist, und auch euch, meinen Geschöpfen, unbegrenzt zur Verfügung steht. Und nützet diese Kraft, unterstellt euren Willen dem meinen, und ihr werdet dann die Kraft nur nützen zum Wirken, das meinem Willen entspricht. Stellet euch in innigem Verband mit mir und wollet dann, was euch das Herz zu tun heißt. Durch das mein Wille nun sich äußert und dann handelt, und ihr werdet alles vermögen mit meiner Kraft. Glaubet daran und erprobt die Kraft des Glaubens. Und er wird desto stärker sein, je mehr ihr euch durch Liebeswirken mir verbindet. Denn dann wirke ich selbst in und mit euch. Und ihr werdet alles vollbringen mit meiner Kraft. Amen.